欢迎收听 Täglicher Apfel 每日一苹果德文老师远离我。 让我们来看看今天的对话吧。Hast du den Einkaufswagen schon geholt? Wir müssen heute viel besorgen. Ja, hier ist er. Wir brauchen alle Zutaten für die Lasagne. Die Auswahl an Gemüse ist hier viel größer als im Laden um die Ecke. Stimmt. Da wir heute Gäste haben, sollten wir vor allem regionale Produkte kaufen. Schau mal, die Bio-Tomaten sind gerade im Sonderangebot. Super, aber wir müssen sie noch wiegen. Wo ist die Waage? Dort hinten in der Obstabteilung. Trotz des Regens ist es heute sehr voll hier. Vergleichen wir mal die Preise für den Käse. Welcher ist besser? Dieser hier ist länger haltbar und sieht frischer aus. Nehmen wir den. Ja. Gehen wir jetzt zur Kasse? Ich habe meine eigene Tüte dabei. Gute Idee. Bekommen wir mit der Kundenkarte eigentlich eine Ermäßigung? 刚刚这段对话非常实用。我们来看看细节。一开始我问你有没有推好 Einkaufswagen, 也就是购物车。 我回答说需要所有 Zutaten。 也就是做千层面的食材。 接着我提到这里蔬菜的 Auswahl, 也就是选择比转角那家店 viel größer als im Laden, 大得多。这里用了 als 来做比较。在德文中不相等的比较会用比较级加上 als, 表示比。 没错。如果是相等的话则会用 wie, 像是一样大。接着我说 da wir heute Gäste haben, 既然我们今天有客人，这里的 da 引导一个原因子句，意思是既然，记得动词 haben 要放在句尾哦。 我们还想买 regionale 地区性的产品，而且有机番茄正好在 Sonderangebot 特价。 排番茄层要记得 Wiegen, 称重要去后面的水果 Abteilung 区域。 虽然今天人很多，我说 Trotz des Regens, 尽管下着雨，介系词 Trotz 表示尽管，后面要接第二个 Genitive, 所以 Regen 变成了 des Regens。 我们还 vergleichen 比较了 cheese 的价格，选了一个比较 haltbar, 也就是保质期较长耐放的。 最后我们去 Kasse 解钞，你带了自备的 Tüte袋子，我还询问了用会员卡是否有 Ermäßigung 折扣。 今天的超市购物对话就到这里，大家下次去超市也可以练习看看。下次见。